Yeah. Ich schlage jeden dieser abgefuckten Clowns kaputt. Deswegen hab ich jetzt auf jeder Party Hausverbot. Deutscher Rap, sie wollten uns ausgrenzen. Bis zum Tag, wo wir kamen und ihre Frauen banken. Der Richter sagt, das nächste Mal ist Haftstrafe. Das ist der Grund, warum ich niemals in der Nacht schlafe. Mein Flow ist Gangster, bei mir gibt's kein Double Time. Ich geb einen überkrassen Fick auf euren krassen Reim. 32, der Hunger wie mit 18. Mein Spiegelbild kannst du jetzt im frisch polierten Lack sehen. Frank White, der König hier in Südberlin. Bei keinem zweiten kannst du so eine Attitüde sehen. Der Straßenjunge, der jetzt endlich fein beim Italiener sitzt, weil er jeden Hundesohn, der rappt in dieser Szene, fickt. Sie labern alle jeden Tag von Stolz und Ehre, doch jeder ist ein Bastard in der Szene. Ich bin ein Outlaw von Montag bis Freitag. Deswegen sagt der Türsteher mir, dass ich nicht rein darf. Bin ich auf der Party, ist doch bald die Polizei da. Ich darf nicht rein, ich darf nicht rein. Ich bin ein Outlaw von Montag bis Freitag. Deswegen sagt der Türsteher mir, dass ich nicht rein darf. Bin ich auf der Party, ist doch bald die Polizei da. Yeah. Ich darf nicht rein, ich darf nicht rein. Eure schöne heile Welt, ich muss draußen bleiben. In meiner Gegend war, siehst du ständig blaulich Schein. Komm mir nicht zu nah, sonst bist du gefickt, du Hund. Ich passe nicht ins Konzept, mein Gesichtsausdruck. Wenn ich Gewichte push, hilft dir auch kein Photoshop. In meiner Gegend ist ein guter Kopf ein toter Kopf. Was für Krawatte, ich trage meine Collegejacke. Michaela Schäfer möchte gern Modelschlampe. Ich bin Frank White, der von dem ihr rappen habt. Der von dem ihr wisst, wie man am Mikrofon auf Gangster macht. Ich bin aggressiv und kontrollierbar. Du bist der, der auf Ghetto macht und nie hier war. Eine Stelle, bevor du deinen Mund aufmachst. Meine Mucke hilft den G's in Untersuchungshaft. Denn im Knast scheint die Zeit wie unendlich. Ich schick dir diese Zeilen ins Gefängnis. Ich bin ein Outlaw von Montag bis Freitag. Deswegen sagt der Türsteher mir, dass ich nicht rein darf. Bin ich auf der Party, ist doch bald die Polizei da. Ich darf nicht rein, ich darf nicht rein. Ich bin ein Outlaw von Montag bis Freitag. Deswegen sagt der Türsteher mir, dass ich nicht rein darf. Bin ich auf der Party, ist doch bald die Polizei da. Ich darf nicht rein, ich darf nicht rein. Ich darf nicht rein, ich darf nicht rein. Ich darf nicht rein, ich darf nicht rein. Ich darf nicht rein.